Erster, ich sah nach oben über die Engel. Dort war ein blauer Stein. Er sah aus wie ein Thron. Zweiter, Gott sprach zu dem Mann in Leinen. Geh zwischen die Räder unter die Engel. Nimm heißes Feuer in deine Hände. Wirf das Feuer über die Stadt. Dritter, die Engel standen rechts vom Tempel. Eine Wolke füllte den Platz im Inneren. Vierter, das Licht von Gott stieg hoch. Es ging zur Tür vom Tempel. Die Wolke füllte den ganzen Tempel. Alles war sehr hell. Fünfter, man hörte die Flügel der Engel. Das Geräusch war laut bis draußen. Es klang wie die Stimme von Gott. Sechster, Gott gab dem Mann einen Befehl. Er sollte Feuer zwischen den Rädern holen. Der Mann ging hin und stand neben ein Rad. Siebter, ein Engel streckte seine Hand aus. Er nahm Feuer von dem Platz zwischen den Engeln. Er gab es dem Mann. Der Mann ging weg. Achter, ich sah Hände unter den Flügeln der Engel. Sie sahen aus wie Hände von Menschen. Neunter, ich sah vier Räder neben den Engeln. Jedes Rad war bei einem Engel. Die Räder glänzten wie helle Steine. Zehnter, alle vier Räder sahen gleich aus. Es war wie ein Rad in einem anderen Rad. Elfter, die Räder rollten in alle vier Richtungen. Sie mussten sich beim Rollen nicht drehen. Sie folgten immer der vorderen Seite. Zwölfter, ihr ganzer Körper war voll mit Augen. Auch der Rücken, die Hände und die Flügel. Die Räder hatten auch viele Augen. Dreizehnter, ich hörte einen Namen für die Räder. Man nannte sie Wirbelwind. Vierzehnter, jeder Engel hatte vier Gesichter. Das erste war ein Stier. Das zweite war ein Mensch. Das dritte war ein Löwe. Das vierte war ein Adler. Fünfzehnter, die Engel flogen hoch. Es waren dieselben Wesen wie am Fluss Kebar. Sechzehnter, wenn die Engel gingen, rollten die Räder mit. Wenn die Engel flogen, blieben die Räder bei ihnen. Siebzehnter, wenn die Engel anhielten, hielten auch die Räder an. Wenn sie aufstiegen, stiegen die Räder mit auf. Der Geist war in ihnen. Achtzehnter, das Licht von Gott verließ den Tempel. Es setzte sich oben auf die Engel. Neunzehnter, die Engel breiteten ihre Flügel aus. Sie flogen von der Erde hoch. Die Räder gingen mit ihnen. Sie hielten am Osttor vom Tempel. Zwanzigster, das waren die Wesen vom Fluss Kebar. Ich wusste jetzt, es sind Engel. Einundzwanzigster, jeder hatte vier Gesichter und vier Flügel. Unter den Flügeln waren Hände wie bei Menschen. Zweiundzwanzigster, ihre Gesichter sahen aus wie am Fluss Kebar. Jeder Engel flog immer geradeaus.